Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, den Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zurück nach einer langen Pause. Ich habe lange überlegt, wie fange ich denn am besten an, mit einem Urlaub oder erst übers Auto? Nun, ich habe mich erstmal entschieden, jetzt spreche ich übers Auto. In welcher Reihenfolge ich das denn online stelle, werden wir sehen. Ich bin im Urlaub gefahren von Flensburg bzw. Großenwiehl nach Dachau bzw. Greiburg am Inn. Greiburg am Inn war das erste Ziel und danach war Dachau. Mit einem Tesla Model S. S bedeutet in dem Fall Sedan und das ist in Amerika sowas wie Limousine. Das heißt halt so Model S, halt Model Limousine quasi. Es gibt ja auch Model X, viel größer. Frag mich, was das so heißt. Das hat eine kWh Batterieleistung von 70. Anfangs war es auf 60. Und wenn man ein Auto kauft, dann ist die bessere Batterieleistung aber schon drinne. Man kann sie dann aufstocken. Es gab halt einen Aktionszeitraum, da hat das statt 10.000 war damals der Preis nur 2.000 gekostet und dann wurde das halt übernommen. Die Batterie halt höher geschraubt. Deep Blue Metallic Paint ist die Farbe. Das Dach ist in der Karosseriefarbe. Es hat 19 Zoll Slipstream Felgen in Silber. Winter hat es andere, da sind keine Originalen. Boah, drinne ist es in schwarzen Stoffbezug bezogen, Dekor ist Eschenholz in Dunkel, eine Premium-Mittelkonsum, ein Alcantara-Dachhimmel in schwarz, also man kann nicht rausgucken, andere können auch rausgucken, das Dach öffnen, das ist dabei. Ja, in dem Auto ist die unbegrenzte Supercharger-Nutzung inklusive. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Auto kaufst, musst du es bezahlen. Es ist auch ein Diebstahlschutz mit dabei. Und immer mal wieder erweiterbar. Vorm Urlaub wurde es erweitert, dass das autonome Fahren zum Teil mit drin ist. Ich weiß jetzt gerade nicht die genauen Namen. Man kann halt immer wieder aufstocken. Und das ganz große Paket ist halt autonomes Fahren komplett, was aber halt noch nicht überall funktioniert und auch noch gar nicht freigeschaltet ist. Was aber bis Ende des Jahres wohl möglich sein soll, dass das in irgendein Land irgendwo Ende 2000 das autonome Fahren wirklich nutzbar sein soll und auch freigegeben sein soll. Aber wo genau, wann genau, weiß ich nicht. Und in Deutschland wird es noch wesentlich länger dauern, bis es freigegeben. Das war das Grobe zum Auto. Also dieses nicht ganze autonome Fahrenpaket, sondern halt der Autopilot heißt das, glaube ich, was freigeschaltet wurde. Der kann halt, anderen ist, glaube ich, Fahrspurenassistent, die Fahrspur halten und wenn ein Auto vor dir stoppt, wird das auch langsamer. An der Ampel hältst du dann an. Wenn das Auto vor dir losfährt, fährt es auch im Allgemeinen dazu. Dann habe ich mir mal rausgesucht, meistgestellte Fragen und anderes. Also der Basispreis vor 2 Jahren war 71.399 Euro. Hinzu kam für die Farbe 1.100 Euro. Das Komfortpaket 5.200. Behördengebühr von 440 Euro. So war der Fahrzeugpreis anfangs 75.759. Da hinzu kamen dann die 2.000 für die Batterieaufstockung, ne, weil es ja mit der 60 kW Leistung gekauft wurde und auf 75 hochgestuft wurde. Und bei der ersten Inspektion nach über ein Jahr wurde dann die 60, die am Auto dran klebte, ausgetauscht durch eine 75. Digital konnte man das aber schon sehen. Denn die brauchen nur auf den Knopf drücken und dann wird die Software umgestellt und dann weiß das Auto schon Bescheid, jetzt ist die höhere Batterieleistung freigeschaltet. Und ich glaube, das machte so um die 100 Kilometer aus. Ich meine, es waren so vorher 250 Kilometer, die wir geschafft haben und jetzt kann man so 350 Kilometer schaffen. Es kommt aber immer drauf an, was man alles anhat und was nicht. Dann gehe ich erstmal weiter zu den meistgestellten Fragen. Mach es mir mal kurz bequemer. Ich höre ganz oft im Alltag Fragen dazu oder habe auf Facebook auch einmal nachgefragt. Wie bist du zufrieden mit der Reichweite? Ich bin sehr zufrieden damit. Für den Alltag ist es mehr als genug. So viel brauchen wir gar nicht. Und ich konnte schon von Flensburg nach Dachau und Greiburg in Bayern fahren. Da reicht jetzt hier viermal Laden circa aus. Die Pausen brauchte ich aber auch wirklich. Und es kam keine Ladeweile auf. Wir haben die Pausen wirklich genutzt, um das WC zu besuchen, auf Toilette zu gehen, sich zu bewegen, Cash zu... Was macht ihr in der Ladezeit, auch Ladeweile genannt? Ladeweile haben wir dann entweder Trinken wir einen Kaffee oder reden über das, was wir machen wollen oder gerade gemacht haben. Oder essen etwas, wie ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, was ich in Bayern gemacht habe. Deswegen sagen viele Tesla-Fahrer auch, dass Tesla-Fahren dick macht. Aber das finde ich ja nicht unbedingt. Man kann ja darauf achten, was man isst und wie oft man wirkt. Aber 15 Minuten bis höchstens 30 Minuten laden bekommt man, finde ich, auch schnell um die Zeit. Ich habe nämlich andere dabei auch mal beobachtet, wenn die tanken, die brauchen auch so um die 15 Minuten mit. Manchmal anstehen, auch nochmal auf Toilette gehen. Und, ne, Auto muss ja auch erstmal mit Öl vollgeladen werden, weil das da eher stinkt. Ich habe auch gesehen, manche arbeiten am Computer im Auto, gehen spazieren oder wie wir auch geocachen. Aber es gibt auch noch viel mehr, was man machen kann. Wir haben auch in Bayern war das, glaube ich, schon einen gesehen. Da hat mein Sohn auch gefragt, warum hast du denn nicht auch Putzlappen mit und putzt das Auto so schön? Der hat das vorne wirklich gründlich geputzt. Ich dachte, nee, das muss doch jetzt nicht sein. Es hängt auch so ein bisschen mit der Tageszeit ab, ne? Man kann ja auch Nickerchen machen, mit anderen Tesla-Fahrern reden, austauschen und manche Interessierte kommen auch hin und fragen was und dann kann man das Auto erklären. Also die Ladeweile, Langeweile habe ich da nicht so wirklich bei gefunden oder gemerkt bisher. Man hat immer irgendwas zu tun. Und wenn es ein YouTube-Video ist, was man auf dem iPad oder Telefon guckt, weil am riesen Bildschirm, das der Tesla hat, kann man nämlich keine Videos gucken. Das ist gesichert wegen der Fahrt. Ich glaube auch Lagerfeuer und Spiele, die drinne sind im Display, die funktionieren nur, wenn man Pause macht, wenn man nicht fährt. Was auch neu ist, was ich toll finde, das habe ich auch noch nirgendwo aufgeschrieben, weil das ganz neu seit dem letzten Update ist. Wenn man Hunde im Auto hat, dann kann man bei der Klimaanlage, bevor man rausgeht, sagen, Klimaanlage soll anbleiben. Das ging vorher schon. Jetzt ist da aber auch noch die Taste Hund. Das heißt, die Klimaanlage bleibt an und auf dem Bildschirm ist dann ganz groß zu sehen, dass man sich keine Sorgen machen muss, wie viel Grad es im Auto ist und dass es den Hund gut geht. Das finde ich auch ganz toll. Dann wird einem nämlich nicht die Scheibe eingeschlagen. Aber ich finde trotzdem, auch wenn man das hat, lasst den Hund nicht unnötig im Auto. Ich finde das auch immer hier, wenn ich Kunden sehe, immer ganz furchtbar, wenn die ihren Hund im Auto lassen. Die können ihn mit reinnehmen. Ja, wenn man irgendwo shoppen geht und das geplant ist, finde ich, kann man sie zu Hause lassen. Da haben die mehr Ruhe und ihren Freiraum, als dass man die unbedingt im Kofferraum einsperren muss. Finde ich nicht sinnig. Viele Männer stellen diese Frage als erstes und ich weiß die Antwort nie. Wie viel PS hat das Auto? Das steht nämlich nicht so wirklich geschrieben. Da es anders heißt oder anders gemessen wird, da habe ich keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Denn 235 kW heißt es dort. Und das sind umgerechnet und ob das nun stimmt, 320 PS. Keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Ich finde es auch eigentlich viel zu schnell. Da kommen wir dann zur nächsten Frage. Wie viel km/h schnell fahren kann das Auto? Das kommt auch aufs Model an. Ja, also hier rede ich über das Model S mit den 75 kW. Und das kann mir eigentlich schon viel zu schnell fahren, 230. Muss man aber nicht unbedingt ausreizen, weil ab 160 wird mir nämlich schon schlecht. Und es fährt halt recht schnell an. Ne? Also es ist wirklich wie, wenn man auf dem Rummel ist oder in einem Freizeitpark ein paar Sekunden und man ist von 0 auf 100. Das ist schon wirklich schnell. Wie weit ist die Reichweite? Ja, bei der Frage muss ich immer lachen oder schmunzeln und da sind uns mein Mann und ich auch einig, was wir uns antworten. Während ich über die 350 Kilometer oder die 350 Kilometer schaffe, schafft mein Mann nur circa 300 Kilometer. Das liegt aber an der Fahrweise. Raser schaffen weniger. Dann liegt's auch dran, was alles an ist. Ne? Im Winter ist es auch etwas weniger, da die Batterie die Kälte nicht so gut ab kann. Und die Sitzheizung dann auch gerne nochmal an ist. Jetzt Anfang des Frühlings habe ich zum Beispiel immer kurz die erste Stufe an. Oder hatte ich, jetzt ist es ja wesentlich wärmer. Denn da reicht auch die erste Stufe, bei 3 brennt nämlich der Hintern. Im Sommer wiederum ist die Klimaanlage oft an, damit es halt nicht zu warm wird. Musik läuft auch immer. Hat man ein anderes Modell, schafft man ja auch mehr Reichweite. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt, dass es hier um dieses eine Modell geht. Und Erfahrungswerte, die ich oder wir machen, sind das. Was passiert mit dem Akku, wenn das Auto durch ist? Wenn der Akku nicht mehr stark genug fürs Auto ist, dann wird die Batterie anders verwendet. Ich kann es noch nicht genau sagen, inwiefern das wirklich funktioniert und klappt und gemacht wird, da die Autos alle noch gar nicht so alt sind und die Batterien alle eigentlich noch funktionieren. Soll aber irgendwie denn, dass man eigenen Hausspeicher irgendwas machen kann. Vielleicht gibt's dazu mal. Aber noch kann ich das ja nicht so wirklich beantworten, weil die Autos noch zu gut sind oder die Batterien. Fragen, die ich über Facebook erhalten habe. Warum gibt es sowas nicht von deutschen Automarken? Ja, der deutsche Automarkt hinkt hinterher. Oder anders gesagt, hat den Absprung nicht zur richtigen Zeit geschafft. Aber es gibt ja noch andere Hersteller als Tesla. Die Renault Zoe ist auch sehr zu empfehlen. Wenn man viele kleine Touren macht in der Stadt, ist es ein super Stadtauto. Dann gibt's noch den Nissan Leaf, kann man auch gut nehmen. BMW i3 gibt's auch. Da waren wir nicht so begeistert von, liegt aber auch an den Mini-Kofferraum. Wir haben ja wegen Hunden geguckt, dass wir einen guten Kofferraum haben. Frage 2, fängt nicht unbedingt als Frage an, aber ich muss sofort an den beinahe Auffahrunfall mit dem Dienst Tesla vom Kollegen denken und dass der wie die letzte Sau Auto fährt. Ich glaube, somit eine der größte Frage ist, wie weit man mit dem Ding kommt, wenn man dann normal fährt und nicht im Schonwaschgang und ob es Probleme gibt mit der Zapfsäulenabdeckung und was man in den 30 Minuten am besten macht, wenn er an der Schnellladesäule hängt. Ich glaube, die meisten Antworten dazu habe ich schon erfüllt. Man kann aber auch für so einen Kollegen die Höchstgeschwindigkeit einstellen, dass er das noch nicht so hochrasen kann. Aber das habe ich noch nicht getestet, das haben wir noch nicht gemacht. Das möchte ich aber, wenn wir das Auto wieder zur Probefahrt Tag bereitstellen, tun, dass die nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren können. Tesla Schnellladesäulen hat eine sehr, sehr gute Abdeckung im Gegensatz zu anderen. Dazu kommen dann noch diverse andere Ladesäulen, die man nutzen könnte. Also kommt man sehr gut mit aus. Aber wie ich gemerkt habe, reicht es für mich, bei Langstrecke wirklich an den Schnellladesäulen zu laden. Weil ich brauchte keine anderen besuchen. Es lagen genug auf dem Weg. Zwischendrin wäre noch mehr gewesen. Also ich hätte schon viel früher mal Pause machen können. Oder auch später. Das Auto hat eigentlich gut dafür gesorgt, dass ich immer sehr rechtzeitig Pause gemacht habe. Ich habe ja auch immer geguckt, wie viel Reichweite ist noch und alles. Ich habe ja auch ausgedruckt mir vorher einen Plan. Elektroauto-Routenplaner. Ich weiß jetzt gerade nicht von wem, aber da stand dann auch drin, wo man überall laden kann. Ich glaube, die eine Ladesäule habe ich nicht gesehen, aber die anderen, die drauf standen, na, Bisping die erste, Stauffenberg war die zweite oder dritte Ladesäule, das stimmte dann schon, kam gut hin, wie die Planung vorher war. Drittens, was kostet das Laden bzw. wie viel kostet es im Verhältnis zum Diesel oder Benzin? Wie sieht es mit den Wartungskosten aus? Also die Wartungskosten sind im Ankauf für die ersten Jahre mit drin, das haben wir gemacht. Es sind aber sehr selten Wartungen nötig. Das Laden kostet zurzeit für dieses Auto nichts an den Schnellladern. Auch in Flensburg und Umgebung gibt es viele Ladensäulen, die sehr kostenlos sind noch. Kann sich natürlich jederzeit ändern, umso mehr es elektrisch fahren, dann werden die auch irgendwann kosten. Husum und Tönning hat welche, an denen man was bezahlen muss, aber das sind Centkosten gewesen. Ich glaube, wir hatten bisher nur eine Ladesäule, die teuer war. Ansonsten ist das echt minimal. Aber brauchen wir auch meistens gar nicht. Das ist meistens nicht nötig, ne? Weil wir auch in Schleswig in der Nähe eine haben, da wo wir am meisten tanken, wenn wir mal weiter weg waren. Ansonsten halt immer kostenlos zu Hause. Wir laden dann Grünstrom, weil wir Solaranlage haben und auch einen Grünstromanbieter. Viertens, was passiert, wenn man unterwegs einen Schaden hat? Wie kann oder wie wird geholfen? Das Auto hat am Lenkrad einen Knopf, den man benutzen kann, um Tesla den Fehler zu melden, falls es sowas ist. Ja, beim Unfall muss man dann wie normalerweise auch da anrufen, wo man mit einem normalen Auto auch anruft. Ja, läuft halt ganz normal. Kommt auch drauf an, was man hat, wie einem dann geholfen werden kann. Ich habe schon von Geschichten gehört, dass welche auf der Autobahn stehen geblieben sind, weil es leer war. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das Auto warnt einen rechtzeitig, wenn man, den Routenplaner anhat, dann führt er einen auch rechtzeitig zu einer Ladesäule. Also sowas kann eigentlich nur passieren, wenn man das Auto total ignoriert und nicht aufpasst. Ansonsten darf man nicht wegen zu geringer Ladung stehen bleiben. Ja, weil selbst bei einem Stau hat man ja immer die Rückkopplung, immer wenn man bremst und vom Gas geht, gewinnt das Auto wieder Strom. Fünftens, was kostet es in der Anschaffung? Laufende Kosten wie Batteriemiete, wann kommt ein massentaugliches Auto? Ist das massentauglich auch für mittlere und kleine Einkommen? Also da habe ich auch einige schon beantwortet. Was kostet eine Stromladung zu Hause an der Steckdose? Den Preis vom Auto vorher habe ich ja schon gesagt. Mittlerweile ist der Preis schon zweimal gesenkt worden. Das Auto ist jetzt wesentlich günstiger. Es kommt oder gibt ja jetzt auch das Model 3, das günstiger sein soll. Es entwickelt sich auch immer weiter und es werden massentauglichere Autos in der Zukunft möglich sein, auch von anderen Anbietern. Batterien mieten wir nicht, die sind mit dabei. Beim Twizy haben wir das aber, da haben wir eine Batteriemiete. Da weiß ich den Preis aber nicht, weil das von einem Fernauto ist. Zu Hause laden tun wir nur, wenn die Sonne scheint. Dann kostet es uns nämlich nichts, wegen der Solaranlage. Da weiß ich auch nicht, wie man das rechnen kann, mein Mann bestimmt. Denn es gibt ja auch mal schlechtes Wetter, aber da habe ich keine Zahlen bisher, weil wir sonst eigentlich ja unterwegs im Tesla Supercharger laden und da kostet es für uns ja nichts. Warum verkauft Tesla Autos, bei denen sie 12.000 Verlust machen? Ja, die Frage finde ich wirklich schwierig zu beantworten. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich noch Verlust machen, aber die waren nicht auf Gewinn ausgelegt anfangen. Da muss ich nochmal meinen Mann kontaktieren, ob ich die Frage beantworten kann. Siebtens, mir fällt da die Story von dem Journalisten ein, der mit dem i3 den ganzen Tag für 190 Kilometer gebraucht hat, weil er keine Schnellladestation gefunden hat. Die findet das leider nicht wieder. Die Frage ist, was mache ich, wenn ich keine Schnellladesteckdose finde und der Akku noch eine Reichweite von 10 Kilometer hat in den Stunden des Ladevorgangs irgendwo in der Pampa. Da war der dann aber trotzdem schnell unterwegs. Das Model S hat eine Karte, in der die Supercharger drin sind. Also wenn man den Navigator anmacht und man sieht, da das Auto das errechnet hat, dass man es nicht zum nächsten schafft, dann müsste man meiner Meinung nach ist das eigentlich nicht möglich. Ne, dann hat man hoffentlich den Adapter mit dem Auto und kann beim nächsten Bauern, Geschäft, Bekannten oder anderen Station auch laden. Und je nachdem, was für Hobbys man dann hat, kann man ja Geocaching gehen den ganzen Tag, essen, laufen, schlafen. Aber das passiert wirklich nur, wenn man echt planlos und verpeilt ist, wie ich schon mal erwähnt habe. Ne, vor meinem Urlaub von Flensburg nach Dachau habe ich über einen guten Planer die Strecke rausgesucht und dort die Supercharger angegeben. Ich hätte auch andere Lademöglichkeiten angeben können. Ne, so wusste ich vorher, wie oft ich Pausen machen kann und wo und was ich machen könnte. Bei einer Pause habe ich dann auch einen Geocache gesucht. Ne, aber man hat eigentlich immer irgendwas zu tun. So viele Stunden braucht man dann ja auch nicht. Klar, wenn es auf 10 Kilometer runter ist, dann braucht auch ein Tesla recht lange beim normalen Haus Stromanbieter. Aber da wird man eigentlich nicht zu genötigt. Dazu gibt es dann ja im Urlaubsbericht mehr. Ja, auf dem Rückweg habe ich auch nicht so viel geladen wie auf dem Hinweg. Aber die Pausen brauchten wir auch. Wir waren ja zu dritt. Denn gibt es von den Mistbuster, Elektromobilität, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, von Martin Rother, von Mai 2016, ist natürlich schon wieder ein bisschen überholt. Was da jetzt noch alles stimmt, weiß ich nicht. Vorteile sind die Fahrleistung und die Beschleunigung, das ist wirklich so. Konkurrenzlos gute Ökobilanz. Ich weiß, man kann darüber streiten, ob ein normales Auto ökobilanzmäßig besser gebaut wird oder ein E-Auto. Darum geht's jetzt aber nicht. Tesla Supercharger, in Klammern gratis Schnellladung, sicherer Wagen seiner Klasse, sehr hohe Energieeffizienz, Bremsen und Aufladen. Beim Bremsen und Bergab wird durch Rekuperation viel Energie zurückgewonnen statt vernichtet. Das Bremspedal wird so im Alltag fast überflüssig, das kann ich befürworten. Ich bremse gar nicht mehr viel. Es macht weniger Lärm, das ist auch sehr schön. Kein Auspuff, keine lokalen Emissionen, das ist auch sehr schön. Es stinkt nämlich schön bei den Tankstellen immer so. Kein Erdöl, weniger Konflikte. Vorheizen oder vorkühlen via Smartphone funktioniert wirklich super. Sehr gutes Platzangebot. Zwei Kofferräume, einer hinten, einer vorne im Frank. Der Motor ist sehr kompakt und sitzt zwischen den Rädern. Batterie im Fahrzeugboden ist integriert, dadurch auch sehr schwer, tiefer Schwerpunkt. Ne? Plus an Fahrdynamik und Sicherheit. Sehr geringe Betriebskosten. 8 Jahre Garantie auf Betrieb und Antrieb, neue Funktionen durch Software absehen. Nachteile sind halt die reale Reichweite, die weniger wie 400 Kilometer sind. Da hat er bei einer höheren Batterieleistung gesprochen, weil meiner ist ja noch niedriger. Größe und Gewicht, Steckdose am Parkplatz, Arbeitsplatz ist nicht so oft vorhanden. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt einen Nachteil, wenn man vorher den Vorteil der Supercharger genutzt. Hoher Anschaffungspreis, das stimmt natürlich. Das sehe ich auch so. Dann gibt's noch zu den Modelbeschreibungen. Unseres ist halt Model S 75. Mehr steht hinten am Auto auch nicht dran. Es gibt welche, die haben ein D oder ein P. Da muss ich noch einmal... D steht für Dualmotor. Die haben also vorne und hinten Motor. Ich komme hier echt durch. Und Model P ist Performance, das heißt noch schnellerer starten, noch schneller fahren, und ein P mit einem Strich drunter ist noch mal schnellerer Start und losfahren. Aber ich finde, in 5 Sekunden von 0 auf 100 ist schon echt heavy. Mir wird da echt regelmäßig schlecht, wie in einer Achterbahnfahrt. Ups. Das waren die Infos zum Auto. Nochmal zur Frage 6. Es ist also nur ein bilanzierter, errechneter Verlust, in Wirklichkeit nicht, weil die Gewinne, die die bekommen, werden wieder in anderen Projekten investiert. Also nur ein errechneter Verlust. Da ich leider die Sprachaufnahme nicht verwenden darf, kann ich es auch nicht genau erklären. Das fand ich jetzt furchtbar kompliziert, das in meinen eigenen Worten wiederzugeben, was mir mein Mann da als Sprachnachricht gesendet hat. Also nur ein bilanzierter Verlust, nicht in Wirklichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann habe ich aber auch noch schnell YouTube-Tipps. Wenn man sich für Tesla interessiert, egal was für ein Model, ist T&T Tesla von Uwe Kröger ein guter Kanal. Der berichtet ganz viel auch über Maschinelles. Wenn man sich für andere E-Autos interessiert, kann man aber auch Bandik hören, also gucken, Bandik Yours. Und der testet alle möglichen E-Fahrzeuge. Als Podcast kann ich empfehlen Clean Electric Trick Podcast, geht's auch um E-Autos. Es gab noch einen YouTube-Anbieter, aber der fällt mir gerade nicht ein, auch was mit elektrisch. Den habe ich nämlich nicht mehr in meinem Programm mit drin, oder ich finde ihn nur nicht. Was neu ist unter YouTube, der Geocacher Hohe Norden hat jetzt auch einen eigenen Kanal, den zu finden unter Geocacher Hoher Norden. Das andere sind alles eher andere Sachen, die nicht so wirklich interessieren. Die haben nichts mit Autos oder Urlaub zu tun oder Geocachen. Guck halt auch viele Näh- und Zumba-Videos, Kochen-Videos, Stampin'-Up-Videos. Aber das hat ja alles hiermit jetzt nichts zu tun. Nee, finde ich nicht wieder. Aber Bandik Gears sollte man sich zu finden nur unter Bandik. Und T&T Tesla wirklich mal angucken, wenn man Interesse daran hat. Ich saß noch im Auto und habe ein bisschen gefilmt, was es so an Gadgets gibt, beziehungsweise Easter Eggs. Manche Easter Eggs kann ich gar nicht zeigen, weil das Auto das gar nicht hat oder ich nicht genau weiß, wie es funktioniert. Es gab mal irgendwie um Ostern rum oder keine Ahnung, warum es Easter Egg heißt, dass das Tanklicht bunt geleuchtet hat. Das tut unseres aber eher nicht. Das hat nur die normalen Farben, wenn man lädt. Bei Model X, dass die Türen aufgehen und Musik spielt, dass die sich halt bewegen, die Flügeltüren. Und bei dem Auto sind halt ganz viele Sachen auf dem riesigen Display zum Spielen zu machen, zu tun. Und zum Beispiel man hat ja die Ansicht vorne im Display vom Fahrer, wo man das Auto sieht und halt die Straße. Und das kann sich zum Beispiel ändern in Regenbogen oder schneemäßig. Und das habe ich halt aufgenommen und halt ein bisschen erklärt. Aber ich glaube, das war recht umständlich erklärt. Aber das ist auch, was man eigentlich nicht wissen muss. Das ist nicht so wichtiger Krams. Ach so, das ist, wenn man fährt, dann sieht die Straße wie eine Regenbogenstraße aus. Gibt ein bisschen Musik, gibt ein Pupskissen. Was man eigentlich nicht so wirklich braucht. Das kann man einstellen. Das ist, wenn man klingt, Krach macht oder einfach, wenn man drauf drückt. ja, es gibt viele Sachen, die braucht man eigentlich so überhaupt nicht. Das Rentier, dann kommt bei der Fahrer sieht dann halt statt Autos Rentiere und statt das eigene Auto ist dann Schlitten zu sehen und es macht halt so Glockengeräusche, wenn man blinkt und so ein bisschen Weihnachtsmusik. Dann kann man es auch romantisch machen mit ein bisschen Lagerfeuerromantik, dass es knistert und eigentlich sieht man dann auch ein Lagerfeuer. Da war die Musik ein bisschen zu laut eingestellt. Dann gibt es Atari-Spiele. 2048. Asteroids, Lunan, Lander, Missile Command, Zen, Bipede oder wie auch immer. Und Super Breakout. Kann man ein Spiel auswählen. Wir haben schon mal irgendwas angemacht. Mittlerweile sind es mehr. Wenn man drauf geht, dann wird halt beschrieben, wie das funktioniert, wie man die Ziele macht, wie man schießt. Und was es da so alles gibt. Kann man auf Start gehen und dann kann man spielen. Aber wie? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Also verschiedene Spiele. Kann man oben auf Beenden gehen. Dann gibt es noch die Erdkugel. Dann sieht das halt aus als, naja, nicht Erdkugel, Mars. Als ob man auf Mars fahren würde mit dem Auto. Ist dann halt die normale Landkarte, ist dann weg. Und malen, man kann malen. Ich brauche den Schlüssel, Mama. Hast dich ausgesperrt? Ja. Wie macht man das jetzt noch normal? Das wieder aus. Ja, dann haben wir wieder eine normale Landkarte. Neuerdings kann man da auch Musik in verschiedenen Größen stehen haben auf dem Display, dass man entweder nur die Play-Taste zu sehen hat, quasi mit Weiterspielen, Zurückspielen, oder die ganzen Lieder, die im Album sind. Oder in einer mittleren Größe kann man auch andere Alben noch aussuchen. Ich spiele da auch immer ein bisschen herum. Man kann halt bei der Landkarte, also bei der Navi-Karte, die anderen Ladezonen sehen. Noch irgendwas anderes? Was habe ich jetzt ausgemacht? Wenn irgendwo Stau ist, wird das auch angezeigt, so ein bisschen, oder baustellenmäßig. Was ist das? Noch andere Kartenansichten. Das war's dann auch schon. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Falls Fragen sind, einfach fragen. Darüber würde ich mich freuen. Tschüss!